Welche anderen Voraussetzungen sind notwendig, um gut zu beten? Um gut zu beten sind besonders notwendig die Sammlung, die Demut, das Vertrauen, die Beharrlichkeit und die Ergebenheit. Fünf verschiedene Elemente, die man hier aufzählt, die alle wichtig sind, ganz offensichtlich.